bei mir schläfst, obwohl ich schon lang nicht mehr weiß, wie du riechst. Ich hör noch dein Lachen, spür noch deine Hand, seh noch immer dein Bildnis an meiner Wand. Kein Glück, kein Weg, der mir die Richtung zeigt. Kein Leben, das sich dem Alltag neigt. Ich habe gelernt und habe gelitten. Tage, die jeder kennt, wo man sich verliert, man wird sich fremd. Ich habe der Dame tief getreu geschworen, ich hab drum gekämpft und hab verloren. Ich gegen sie kämpfen.